Kannst du mir vielleicht die Flipchart noch lernen? Danke. Mit dem heutigen Pfingstsonntag verbinden sich ja immer die beiden großen Ereignisse so in der Bibel, dass wir auf der einen Seite an die Ausgießung des Heiligen Geistes erinnert werden, Apostelgeschichte 2, und da mit einhergehend eben auch, dass Jesus, dass sozusagen die Geburtsstunde der neutestamentlichen Gemeinde auch da mit drin ist. Für die heutige Predigt habe ich mich so ein bisschen darauf konzentriert, nochmal zu überlegen, was bedeutet denn diese christliche Gemeinschaft, die da neu entstanden ist? Was ist so Kern und Wesen davon? Was macht Gemeinde eigentlich aus? Und da habe ich eben einen Gemeindebrief mitgebrachten Abschnitt aus dem Kolosserbrief, wo beschrieben wird, das haben wir schon gehört, Kolosser 3, 12 bis 17, was christliche Gemeinschaft wirklich ausmacht. Und wenn man sich das so gesammelt nochmal anschaut, wir werden den Text gleich vorne hier nochmal sehen, dann kann man manchmal so ein bisschen fast in Staunen geraten oder auch ein bisschen erschlagen werden, was da alles steht, was zur christlichen Gemeinschaft gehört. Wie groß das ist, wie intensiv. Wir schauen uns das gleich im Einzelnen an, aber mir ist erstmal wichtig, zu sagen, deutlich zu machen, dass das Ganze in Kapitel 3 steht vom Kolosserbrief. Das steht nicht in Kolosser 1. Das steht nicht in Kolosser 2, sondern das steht in Kolosser 3. Und manchmal im Leben ist wichtig zu wissen, wo, was, wann, warum steht. Dass es nicht am Anfang steht. Das ist nicht der Anfang, sondern es kommt in einer gewissen Reihenfolge. In Kapitel 1, das gehe ich einfach mit uns kurz durch, fängt Paulus erstmal an mit dem Dank für Gemeinde, für das, was Gott getan hat. Und er erzählt dann in Kapitel 1 und 2 ganz viel erstmal über Jesus. Also Jesus ist jetzt tatsächlich heute irgendwie in gewisser Hinsicht gar nicht das Hauptthema, aber logischerweise, christliche Gemeinschaft können wir ja gar nicht ohne ihn denken. Und ohne uns auf ihn zu konzentrieren und ihn im Fokus zu haben, wird alles, was wir auch über christliche Gemeinde und christliche Gemeinschaft sagen, wird falsch. Der Kolosserbrief ist der große Brief von über Jesus Christus, über das, was er getan hat, über das, was er ist. Und das ist einfach Voraussetzung für alles, was gleich über Gemeinschaft gesagt wird. Genauso auch, dass zur christlichen Gemeinschaft, dass da das neue Leben mit Christus gehört. Dass er etwas Neues getan hat. Es ist viel von der Auferstehung, also vom Tod, vom Sterben Jesu und der Auferstehung die Rede. Und ohne dieses Neue, was Jesus getan hat, was er gewirkt hat, brauchen wir auch nicht über christliche Gemeinschaft reden. So, und dann kommt außerdem noch zu Beginn von Kapitel 3, dass Paulus die Christen auffordert, ihr ganzes Leben auf die Ewigkeit Gottes auszurichten. Also nicht nur vom Irdischen her zu kommen, nicht von dem, was uns täglich bewegt, sondern von dem, was die Ewigkeit ausmacht. Dieser Aufbau ist wichtig. So, und jetzt fangen wir gleich an, uns Gedanken zu machen über, was macht eigentlich christliche Gemeinschaft aus. Auf der Herfahrt haben meine Frau und ich NDR Kultur gehört und die haben da tatsächlich diese spannende Frage gestellt, ist denn Gemeinde eigentlich für den Glauben wichtig? Ist die Institution Kirche, ist das wichtig? Ist Gemeinde wichtig? So, und wir schauen uns gemeinsam an, was christliche Gemeinschaft ausmacht. Wir schauen das an in einer Zeit, wo man sagen kann, unsere Zeit tut sich unglaublich schwer mit Gemeinschaft, in unserer Gesellschaft. Und es gibt zwei Tendenzen, an denen das sehr erkennbar ist. Zum einen, dass wir eine große Polarisierung von Meinungen haben. Dass die Art und Weise, wie Konflikte ausgetragen werden, wie Menschen miteinander umgehen, dass das super schwierig geworden ist, dass man das immer wieder hört, dass Beziehungen auseinanderbrechen, dass Menschen den Kontakt abbrechen. Das habe ich auch immer wieder gehört im Freundeskreis, auch manchmal im gemeindlichen Bereich, bis in die Familien hinein. da reden auf einmal Geschwister nicht mehr miteinander oder Eltern mit ihren Kindern. Beziehungsabbruch, da läuft nichts mehr. Man findet keinen Zugang miteinander. Und das große andere Thema unserer Zeit ist das Thema Einsamkeit. Dass viele Menschen einfach gar keine anderen Menschen haben. Es gibt Länder, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es Großbritannien ist, aber ich glaube es eigentlich, die haben ein Ministerium für Einsamkeit oder gegen Einsamkeit eingerichtet. Weil das ein riesiges Thema wird in unserer Zeit. Auf der einen Seite kriegen wir uns ständig in die Wolle und das Resultat davon ist, dass immer mehr Leute einsam werden. Die christliche Gemeinschaft, die erste Christenheit, hat eine Gemeinschaft gelebt, die sich stark von ihrer Umgebung unterschieden hat. Da gab es im ersten Jahrhundert ganz starke Grenzen, wer mit wem warum konnte. Und es war so, dass die christliche Gemeinschaft, wenn wir es in der Apostelgeschichte lesen und wenn wir das auch kirchengeschichtlich verfolgen, dass die eine große, starke, integrierende Kraft hatte. Da waren Leute zusammen, die hätten es normalerweise nicht miteinander ausgehalten. Das war politisch weit auseinander, von den sozialen Hintergründen war das auseinander und von manchen Meinungen. Und trotzdem war das so, in der Gemeinde Jesu kamen Menschen zusammen, die Jesus verbunden hat. Und diese Gemeinschaft war der Ort, wo menschliches Leben verändert wurde. Eigentlich ist es häufig so, wenn Veränderung passieren soll, von Persönlichkeit, von Menschen, dann brauchen wir Gemeinschaft, dann brauchen wir andere Menschen. Und wir schauen uns jetzt nochmal an, was ist das Wesen von christlicher Gemeinschaft? Kolosser 3, 12 bis 17, da könnt ihr den Text nochmal einblenden. Und ich habe 7 Punkte, die ich kurz mit euch durchgehen will. Das erste, dass christliche Gemeinschaft immer Gottes Idee ist. Es ist nicht etwas, wo Menschen zusammengekommen sind und gesagt haben, das wäre wahrscheinlich irgendwie gut, wenn die Menschen besser miteinander auskämen oder wir müssen da mal ein politisches Programm schreiben, sondern Paulus macht das hier nochmal deutlich. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Er ist derjenige, der die Initiative ergriffen hat. Es gibt manche Menschen, die enttäuscht sind und manche Dinge, die nicht so schön sind in Gemeinde, auch wenn man sich das über die Geschichte so anschaut, dass manche auch gesagt haben, ey, sollen wir es lieber sein lassen. Der Punkt ist aber, dass Gemeinde gar nicht, also meine Idee ist oder deine Idee, auch nicht meine als Gemeindeleiter oder keine Ahnung, vom Thomas hier als Ältesten in Schneeberding, wo wir sagen, oh, wir machen Gemeinde wegen Thomas oder wegen dem, ist ja alles Quatsch. Sondern es ist tatsächlich so, dass Gott sich das ausgedacht hat, dass er Leute erwählt hat und dass er Leute zu seinem Volk dazu tut. Hinter diesem Begriff der Erwählung steckt übrigens das Wort Eklektos und das hängt mit Ekklesia, Gemeinde, zusammen. Also dieses Auserwähltsein hat direkt mit Gemeinde zu tun. Das hat nicht damit zu tun, es gibt heute diesen Begriff, dass wir eine Gesellschaft der Singularitäten sind, dass jeder was ganz Besonderes, Auserwähltes ist und dann ist er so toll, jeder ist so toll, dass er gar nicht mit anderen Menschen zusammen sein kann, weil die gar nicht so toll sind wie man selber, sondern das ist sofort in die Gemeinschaft hineingesteckt. Wir sind darauf angelegt, so hat Gott sich das gedacht. Und er sagt das dann, ihr gehört zu Gottes Volk. Gott ist derjenige, der hinzufügt. Wir denken Gemeinde heute häufig anders. Also wir denken das von gewissen Menschen, die prägend sind. Oder wir denken auch, welche Gemeinde könnte mir denn so gefallen? Also was ist das so, was so mein Kriterium ist, wonach ich mir meine Gemeinde aussuche? Das ist von Paulus her, von den ersten Christen her, irgendwie ein bisschen verrückt. Weil da geht es nicht darum, was gefällt denn jetzt mir? Was finde ich denn gut? Wo werden meine Lieder gesungen? Wo werde ich so behandelt, wie ich es möchte? Sondern da geht es wirklich um diese Perspektive, was hat Gott sich gedacht? Was tut er? Was macht er? Er ist derjenige, der auswählt, und er ist der, der zu seinem Volk dazufügt. Gemeinde ist keine Option, mal gucken, ob mir das gefällt, sondern es ist der Ort, an den Gott mich hineinstellt. Pfingsten ist die Geburtsstunde von Gemeinde als verbindlicher Gemeinschaft. Richtig gut beschrieben hat das vor jetzt auch schon bald 90 Jahren der Dietrich Bonhoeffer in seinem Buch Gemeinsames Leben. Da hat er davon gesprochen, dass christliche Gemeinschaft eine geistliche Realität ist und nicht eine psychische Realität. Das ist nicht die Gemeinschaft ist, wo mir alle so gut gefallen oder nach dem Mund reden. Definitiv ist das in Gemeinde nicht immer der Fall. Aber das sind meine Geschwister, die Gott mir an die Seite gestellt hat. Und wir müssen Gemeinde bei all dem, wenn wir über Menschen sprechen, immer wieder versuchen, von Gott her zu denken. Es ist nicht unsere Idee, es ist nicht unsere Initiative, sondern er ist derjenige, der sich das ausgedacht hat. Das ist das Erste und das ist tatsächlich zentral. Dann in Vers 12b heißt es, dann kommen wir zum nächsten, darum kleidet euch nun in Mitgefühl, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Was machen diese, oder was, wie kann man diese Eigenschaften zusammenfassen? Ich habe das jetzt mal beschrieben mit Empathie, Mitleiden, mit, also Einfühlungsvermögen könnte man auch sagen. Christliche Gemeinschaft hat ganz viel mit Einfühlungsvermögen zu tun, könnte man sagen. Warum redet Paulus von diesen Dingen als nächstes, nachdem er von Gott gesprochen hat? Von diesem tiefen Mitgefühl. Das wörtlich ist es das herzliche Erbarmen. Das hat immer mit den Eingeweiden zu tun. Also dieses Balanchma kommt davor. Also die Eingeweide, das ist etwas, was durch den Magen geht. Wir sagen, Liebe geht durch den Magen, Gemeinschaft geht durch den Magen. Das muss man fühlen. Ja, das kann man nicht nur sagen, ja, ich müsste ja und ist ja auch wieder Sonntagmorgen und so weiter, sondern das geht hier durch die Mitte des Körpers. Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme, Geduld, davon ist die Rede. Warum ist das Nächste, was Paulus beschreibt? Man könnte sagen, zum einen, weil wir das so alle brauchen und wünschen. Jeder wünscht sich doch Menschen, die mal mit einem fühlen, die mal mit einem denken, die einen so richtig so wahrnehmen und so weiter. Aber das ist an der Stelle gar nicht das Entscheidende, sondern das ist das Entscheidende an dieser Stelle, weshalb das so losgeht, ist, es heißt hier ja, ihr seid von Gott geliebt, darum kleidet euch nun in Mitgefühl. Das sind alles Dinge, die Gott macht. Gott ist tatsächlich so. Das ist das Erstaunliche. Gott ist voller tiefen Mitgefühl für dich. Voller Freundlichkeit, voller Bescheidenheit, voller Rücksichtnahme und voller Geduld. Das sind erstmal alles im Grunde Eigenschaften Gottes, die wir vor allem in Jesus sehen. So ist er. So ist er zu dir. Gott ist das Gott ist das Wesen und sein Sohn Jesus Christus mit der höchsten emotionalen Intelligenz, so nennt man das ja heute, die man sich überhaupt vorstellen kann. Gibt niemand, der emotional intelligenter ist als unser Gott und als sein Sohn Jesus Christus. Es gibt niemanden, der mehr Mitgefühl hat. Niemand, der freundlicher zu dir ist. Und von ihm her denken wir das Miteinander, denken wir die Gemeinschaft. Und deshalb soll Gemeinde ein Ort sein, nicht nur wo Gottesdienste gefeiert werden, das natürlich auch, wo Gottes Wort verkündet wird, sondern deshalb muss die Gemeinde ein Ort sein, wo wir das erleben, da sind Menschen, die können tatsächlich mitfühlen. Die sind sozial intelligent. Die wissen sich zu benehmen. Das sind Menschen, die nehmen Anteil am Leben anderer. Das ist etwas, was auch in Gemeinde nicht unbedingt selbstverständlich ist, sondern neben dem Heiligen Geist muss man das auch trainieren, kann man das zu trainieren, sozial mitfühlend zu sein, ein Verhalten anzuziehen, wo wir wirklich auf den anderen achten. Und ich habe mir jetzt gedacht, dass wir in Schneverding das jetzt mal machen könnten, folgendermaßen, dass wir mal trainieren. Seid ihr bereit, jetzt was zu trainieren? Klar, ja, das wollte ich doch hören, klar. So, okay, also 2 Minuten. Und zwar sucht ihr euch eine andere Person. Es wäre ganz, ganz schön, wenn es jetzt nicht, also ich frage jetzt nicht meine Frau. Der kann ich nämlich nachher auf dem Auto fahren. Thomas, ich frage dich jetzt gleich. So, also 2 Minuten, 2 mal 60 Sekunden. Ihr fragt einfach nur den anderen, wie geht es dir? Wie war deine Woche? Und ihr hört da 60 Sekunden zu. Dann werde ich die Hand heben. Und dann ist der andere dran. Einfach mal 60 Sekunden wirklich zuhören und sagen, sag mal, wie war es denn eigentlich wirklich? Wie war deine letzte Woche? Kriegen wir das hin? Ist ja nicht so schwierig. Ihr könnt die Übung dann auch nochmal richtig beim Kaffeetrinken vertiefen. Ist ja nur der Beginn. Wir freuen uns ja alle schon auch aufs Kaffeetrinken, ist ja auch total wichtig. Aber können wir das einmal mal machen, wirklich mal zuhören? Wie war es denn? Nicht so schnell, aber ja, war gut. Wieso war es denn gut? Bitte sehr. 60 Sekunden ab jetzt und dann ist Halbzeit. Loslegen. Okay, Thomas. Ich habe vergessen, die Halbzeit anzusagen, weil ich im Gespräch vertieft war. Habt ihr gemerkt, ne? Ja. Ja, was soll man machen? Wir machen weiter, okay? Okay, ihr könnt also beim Kaffee, habt ihr jetzt, ihr habt noch nicht getauscht. Ne, also ehrlich, das ist jetzt wirklich total mein Fehler jetzt an der Stelle. Das ist jetzt ganz schlecht. Okay, wir kommen gleich noch zum Punkt vergeben. Kommen wir gleich zu, okay? Ah, ja, ne, weißt du, was ist schon der nächste Punkt? Ey, super, oder? Okay, ihr könnt beim Kaffee trinken, könnt ihr vor... Wer jetzt noch nicht das dir gewechselt hat, weil Reinhard Spinke es verpennt hat, ja, der kann nach dem Gottesdienst beim Kaffee, ihr macht da die zweite Halbzeit, okay? Okay, gut. Das nächste, was hier steht, geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genau wie so wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Der frühere Gesundheitsminister Spahn sagte zu Beginn der Corona-Krise, ich glaube, seinen besten Satz, den er in seinem ganzen Leben gesagt haben wird. Ihr wisst das vielleicht, wir werden einander viel zu vergeben haben. Habt ihr das so, hat er so gesagt? Damit hatte er wirklich recht. Nicht unbedingt mit allem, was er sonst gesagt hat, aber damit hatte er definitiv recht. Und es gibt leider viele Beziehungen, wo das nicht gelingt. Keine Vergebung, sondern eben Streit oder einfach auch Beziehungsabbruch. Auch bei Christen war das so, auch in Corona-Zeiten. Und man fragt sich, warum ist denn das eigentlich so? Wir haben neulich in der Gemeinde, in der überörtlichen Gemeindeleitung der FEGN drüber gesprochen. Warum ist das auch bei Christen manchmal so? Also auch in Corona war das auch unter Christen nicht mehr so, wirklich nicht leicht. Weil es Menschen sind. Aber manchmal, ja, das ist zumindest mal ein wichtiger Punkt, genau. Wir haben auch in der Gemeinde manchmal hohe Erwartungen, weil wir ja denken, in der Gemeinde müssen wir ja wissen, wie es geht, oder? Da müssen wir ja wissen, wie der andere, also ich weiß zum Beispiel auch sehr genau, wie der andere mir gegenüber sich zu verhalten hat, weil ich kenne ja die Bibel. Also ich weiß, wie du und du und du, wie ihr euch mir gegenüber verhalten müsst. Ja? Und das macht ihr ja nicht immer, ne? Also das weiß ich ja ganz genau. Du müsstest eigentlich so und so sein. Ich kann dir das auch gut erklären, wie du dich mir gegenüber verhalten müsstest. Da sind wir wirklich Profis drin, zu beschreiben, wie der andere sich mir gegenüber verhalten müsste. Und umgekehrt, na, ich bin natürlich perfekt, ist ja ganz klar. Eigene Fehler werden manchmal nicht so leicht gesehen. Und das ist manchmal erstaunlich. Aber irgendwie sind wir da auch eine Gesellschaft, wo das manchmal auch manche Menschen konsequent ausblenden können. Es gibt Menschen, die denken, sie haben verloren, wenn sie Fehler zugeben. Wir leben in einer Gesellschaft, die zunehmend schamorientiert ist. Das bedeutet, dass so dieses Gefühl, ich gehöre nicht mehr dazu, ich werde nicht mehr gesehen, dass das bei Leuten zunimmt. Es gibt viele unverarbeitete Dinge im Leben von Menschen. Und Vergebung ist tatsächlich immer auch Arbeit. Ja, also wenn du das machen willst, dann musst du dich dem wirklich stellen. Weil es ist so, bei der Vergebung, du machst es einmal, die Emotion kommt zurück. Du machst es ein zweites Mal, die Emotion kommt zurück. Und du machst es auch das dritte Mal, es kommt wieder zurück. Es ist wirklich, das umzusetzen, das wirklich da sozusagen heil zu werden, ist auch bei Christen, ist Arbeit. Ne? Nicht umsonst stellt ja Petrus diese Frage, ne? Wie oft soll ich denn vergeben? Herr, 7-mal ist doch schon großartig. Ja, das war ja die Überzeugung von Paulus, da bin ich ganz weit vorn in der Klasse mit 7-mal. Und Jesus sagt, nee, das ist es nicht, es ist eine Haltung. Es bedeutet, dass wir auch Schmerz aushalten müssen. Den Schmerz verletzt worden zu sein. Den Schmerz, dass das Leben manchmal ungerecht ist. Und auch Menschen zu mir ungerecht sind. So eine Sauerei. Ja, das ist doch einfach ungerecht. Wie manche Menschen und das einfach gar nicht sehen. Und es stimmt auch subjektiv. Das ist auch ungerecht. Und umgekehrt, was könnte uns helfen? Es könnte uns immer wieder der Blick helfen, wie viel Jesus uns vergeben hat. Wie groß das ist, was er gemacht hat. Und die Demut, ich bin tatsächlich nicht besser als der andere. Ja, der andere war vielleicht gemein, hat mich geärgert, hat mich absichtlich geärgert. Und ich habe genau das gleiche Potenzial wie er oder sie. Genau das gleiche. Ich bin da nicht besser, ich bin da nicht auf einer anderen Stufe. Und ich glaube, was auch hilft, dass man sich daran erinnert, wie schön das ist, wenn man vergeben hat. Wenn man erlebt, Vergebung greift wirklich Raum. Ich werd's los. Also Vergebung ist ja nicht nur etwas, was ich mache, damit es dem anderen besser geht, sondern es gibt diesen Satz, dass so Groll das Gift ist, von dem man hofft, dass der andere dran stirbt. Und das ist natürlich völliger Quatsch. Ein Groll, den hast immer du selber, den habe ich in meinem Herz. Und es gibt nichts Bescheuerteres, als ständig irgendwie blöde Gedanken über andere zu haben. Sondern Vergebung ist das, was ich selber für mein Herz brauche. Dieses Loslassen. Den anderen Menschen loslassen und tatsächlich damit rechnen, dass Gott, wo wir, glaube ich, daran glauben, dass er allmächtig ist, dass er wirklich klarkommt mit dem anderen. Und dass das nicht mein Job ist. Nein, ich muss nicht alles machen, ich muss nicht alles regeln, sondern das ist Gottes Job. Meine Aufgabe ist es, um diese Herausforderung zu genug loszulassen und dem Menschen Gott überlassen. Aber wenn ich das kann, dann kann Vergebung auch gelingen. Und wir brauchen alle auch solche Gemeinschaft, solche kleine Gemeinschaft, wo es uns nicht schwerfällt, auch über unser Versagen zu sprechen. Über das, was einfach schlecht läuft. Und bei jedem von uns laufen mal Dinge schlecht. Wir brauchen die Gemeinschaft, wo wir Fehler machen dürfen und wissen, ich gehöre trotzdem dazu. Das war jetzt mal grottenschlecht, was ich gemacht habe. Wirklich grottenschlecht. Aber ich gehöre trotzdem dazu. Ja, nur weil du in der Familie irgendwie mal einen super schlechten Tag hast, bist du normalerweise nicht gleich aus der Familie ausgeschlossen, oder? Hoffentlich nicht. Und so ist es doch bei Gottes Familie auch. Auch wenn du mal richtig schlecht drauf bist, auch wenn wirklich die nächste Woche, wenn du die volle Kanne in die Gürze haust. Ich weiß nicht, wie viele Gelegenheiten du nächste Woche hast, aber stell dir mal vor, alle Gelegenheiten nutzt du, um es so richtig in die Grütze zu hauen. Dann ist Gott immer noch da und hat dich lieb. Und dann gehörst du immer noch zu seiner Gemeinschaft und Familie. Und wenn wir das wissen dürfen, dann können wir auch, glaube ich, etwas entspannter mit umgehen. Aber in der Gemeinde war es so, ich habe ja das Wort noch gar nicht aufgeschrieben, hättet ihr mir auch mal sagen können. Hättest du mir auch mal sagen können. Ich habe das Wort überhaupt noch nicht aufgeschrieben. Vergebung. Ja? Wir sind nicht die Perfekten. Gemeinde der versucht, perfekt zu sein, fehlerlos zu sein, da geht es meistens auf Kosten hier drin. Ja? Dass wir einander nicht vergeben. Entweder perfektionistisch oder vergeben. Und eigentlich, wir müssen die Gemeinschaft derer sein, die wirklich vergeben können. Liebe ist das nächste Stichwort. Und das Interessante ist, das habe ich in mehreren Kommentaren gefunden, also Liebe kommt ja hier in dem Vers 14 sehr zentral vor. Vor allem bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt, oder sie ist das vollkommene Band. Da ist erstmal zu sagen, dass Liebe eben bedeutet, das ist nicht dieses sich anstrengen müssen. Es ist nicht dieses jetzt reiß dich doch mal zusammen. Also wozu führt das, wenn wir irgendwie in eine Gruppe, in eine Gemeinschaft gehen, oder ihr kennt das vielleicht auch von mir, und wir sagen immer, jetzt reiß dich doch mal zusammen. Das führt ja meistens nicht zu liebevollen Beziehungen, oder? Das führt zu angestrengten Gesichtern, zu angestrengten Unterhaltungen und zu einer Atmosphäre, wo du sagst, Herr, komm schnell wieder, jetzt, sofort. Oder schenkt, dass das Ding hier irgendwie sofort zu Ende geht. Ja, dieses sich anstrengen, und das ist nicht die Liebe, von der hier die Rede ist. Nochmal, das ist ja das, was Jesus uns schenkt. Hier ist ja die ganze Zeit davon übrigens die Rede, dass wir Dinge anziehen sollen, ja, die Gott uns gibt. Bekleidet euch mit der Liebe. Das hängt nicht in unserem Kleiderschrank, sondern es ist die Liebe, die Jesus uns schenkt. Um die geht es. Und die sollen wir anziehen. Darum sollen wir uns machen. Das Interessante ist hier in unserem Abschnitt, haben mehrere Ausleger gesagt, dass die Liebe hier als die übergeordnete Tugend benannt wird. Also sie ist wirklich das Größte, wonach Menschen streben sollen. Und jetzt überlegt mal in unserer Zeit, in der wir leben, wonach streben Menschen? Ich habe das mal überlegt. Wonach streben junge Leute? Wonach streben auch alte Leute? Wir streben danach, dass wir unsere Intelligenz steigern. Ja? Dass wir einfach alle Intelligenzmonster werden. Jetzt haben wir noch die künstliche Intelligenz dazu. Wir streben danach, dass wir alle super kreativ werden. Ich bin auch total kreativ, kann ich euch sagen. Nur malen kann ich nicht. So, oder wir streben danach, dass wir uns durchsetzen mit in unseren Energien, dass wir mit unseren Ideen, dass wir etwas leisten, dass wir etwas bewegen. Aber wer strebt denn danach, ich möchte ein liebevoller Mensch sein, der anderen Menschen Liebe bringt? Das gibt's gar nicht. Das passt überhaupt nicht in unsere Zeit. Lebensziel, ich möchte liebevoller werden. Habt ihr das schon mal gehört? Also ist mir noch nicht begegnet. Wir streben alle nach anderen. Und das war damals bei den ersten Christen auch schon so. In der griechisch geprägten Kultur Roms, da ging es immer um Wettkampf, um Ehre und um Status. Das waren die Dinge, um die es ging. Besser sein als der andere, hohen Status erreichen. Und das ist heute doch noch genauso, oder? Es geht eigentlich immer um Wettkampf. Immer ein Tickchen besser sein als der andere. Und die Bibel sagt uns, die Liebe ist das Größte. Sie ist das, was unsere Gemeinschaft suchen soll, auszeichnen soll. Das nächste ist Friede. Friede ist ein Ding, was wir selten genießen, wenn es da ist, aber was wir schmerzvoll vermissen, wenn wir es verloren haben. Friede hört sich manchmal, also ich möchte einen friedlichen Urlaub haben. Also hört sich ja total langweilig an, oder? Oder eine friedliche Familie, was ist das denn für eine lange Weile? Friede meint in der Bibel natürlich viel mehr, dass, also Shalom meint Glück, das meint, dass es einem gut geht, das meint so Fülle an Gemeinschaft, an vielen Dingen. Aber heute ist es so, da suchen wir das Besondere, da suchen wir das Extravagante. Und wir merken oft erst, was es bedeutet, wenn das verloren ist. Wir merken das am Ukraine-Krieg, der so schrecklich ist, so Menschen das Leben kostet. Wir merken das aber auch an Beziehungen, wenn Menschen auf der Arbeit auf einmal jeden Tag nur noch den völligen Horror haben, ins Büro zu müssen, weil sie sich mit dem Kollegen nicht verstehen. Oder du hast endlich das Traumhaus gefunden, endlich dich so verändert, wie du es willst, und dann hast du einen Nachbarn, mit dem du überhaupt nicht klarkommst. Oh, holla in Not an der Stelle. Frieden bedeutet das Gute des anderen suchen. Das bedeutet auch Kompromisse schließen können. Das bedeutet dem anderen was gönnen können. Und es ist so wichtig, und ich wünsche mir, dass Christen daran erkannt werden, das sind sie nämlich früher auch, dass sie Leute sind, die besonders gut mit anderen klarkommen. Dass Christen nicht irgendwelche Sonderlinge sind. Ne? So nach dem Motto, ist ein Christ, der weiß alles besser. Der hat zu jedem noch einen frommen Kommentar. Der kann dir immer noch sagen, was der lieber Gott will. Ey, das geht nur auf die Nerven. Sondern Christen müssen Menschen sein, mit denen man gut auskommen kann. Mit denen man gut klarkommen kann. Warum? Weil sie Frieden von Gott haben, weil sie geliebt sind. Ey, das muss uns doch gelingen. Und auch in unserer Gemeinschaft, dass wir nicht immer noch ein Fass aufmachen, sondern dass wir diesen Frieden wirklich suchen. Das Sechste, was die Gemeinschaft auszeichnet, ist Gottes Wort. Dass sie es gehört haben. Was hier steht, das ist in Vers 16. Lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi, zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Das war etwas, was das Miteinander geprägt hat. Ich habe den Eindruck, da kann man jetzt ganz viel sagen, aber dass es wichtig ist, dass Gottes Wort, dass wir das als Ermutigung tatsächlich auch einander auf den Weg geben. Das habe ich manchmal den Eindruck, trauen wir uns fast kaum noch gut, dass es wenigstens Geburtstage gibt, wo wir einander nochmal Bibelverse auf den Weg geben können. Aber dass wir so eng beieinander sind und sagen, ey, denk vielleicht mal an den Vers. Nicht von oben herab, versteht ihr? Sondern wirklich als Freundin, als Freund, als Bruder, als Schwester einander das zu sagen. Oder auch umgekehrt sagen, ey, dieser Vers hat mich wirklich bewegt. Das ist einfach stark, das ist super. Und jetzt machen wir tatsächlich, wir sind schon ein bisschen spät. Haben wir noch Zeit noch für eine Übung, für 2 Minuten haben wir die Zeit noch? Ja, das macht ihr beim Kaffee trinken. So, aber wir machen jetzt noch eine Übung. Ich möchte, dass ihr da wo ihr eben auch war, einfach dem anderen mal sagt, ein Bibelvers vielleicht, wenn das geht, wenn ihr einen habt, wo ihr sagt, der hat mich persönlich wirklich berührt. Also hier, da geht's jetzt nicht um eine große theologische, theoretische Erkenntnis, sondern ein Wort Gottes, wo ihr sagt, das hat mich in meinem Leben, in meinem Alltag wirklich gestärkt. Können wir das machen? 60 Sekunden, zweimal 60 Sekunden. Und weißt du, wir machen das jetzt auch anders. Warum soll ich denn immer auf die Uhr gucken? Kannst du auf die Uhr gucken? Und 60, ja? Und, ja, 60, nach 60 Sekunden bitte laut Halbzeit rufen. Halbzeit. Okay? Gut, es geht los. Okay. Ganz ehrlich, die zweite Halbzeit war kürzer. Ja, ne? Ich will nur sagen, ich habe es auch gemerkt. Dankeschön. Aber Freunde, wie schön ist das, wenn wir sehen, dass Gottes Wort, also dass das nicht nur von vorne gepredigt wird, Predigt ist natürlich auch was Wunderbares, ne? Ist ja ganz klar, auch dass ihr es hören dürft. Aber wie schön ist das, wenn man das auch hört voneinander, Gottes Wort wirkt in deinem Leben. Das ist doch stark, oder? Wir haben ein Wort Gottes, das wirklich lebendig ist, das im Menschen von Leben wirkt. Und davon könnten wir manchmal noch mehr gebrauchen, glaube ich, in unseren Gemeinden, dass wir das hören und wahrnehmen voneinander, wie Gott wirklich wird. Der siebte und letzte Punkt. Es geht um Gottes Ehre. Am Anfang und am Ende der Gemeinschaft wird nochmal deutlich, es geht bei dem Ganzen nicht um uns, sondern um Gott. Und das ist ehrlich gesagt ganz gut für uns, dass wir ihn als das Maß der Dinge haben. Der ganze Abschnitt zielt darauf, dass es etwas Größeres gibt als den Einzelnen. Es gibt etwas, was wichtiger ist als du und ich. Das ist irgendwie auch ganz gut. Es gibt etwas, was größer ist als unsere Gemeinde hier in Schneverdingen. Es gibt etwas, was größer ist als unsere FEGN, als die Gemeinde, den Bund Freie Evangelischer Gemeinden. Es gibt etwas Größeres und das ist zu Gottes Ehre zu leben. Das bedeutet nämlich, dass wir, wenn wir das tun, dann Teil der größten und besten Geschichte und Bewegung werden, die es hier auf der Erde gegeben hat. Die Geschichte, wie Gott Menschen durch seine Liebe ein neues Leben schenkt, weil Jesus Christus für sie gestorben ist. Diese Geschichte hat die Welt über Jahrhunderte hinweg verändert, revolutioniert und sie ist noch lange nicht am Ende. Gottes Ehre ist noch lange nicht am Ende. Sie ist erst dann zu Ende, wenn Jesus wiederkommt und seine neue Welt vollendet. In dieser neuen Welt wird es nur noch heile Gemeinschaft geben. Es wird in dieser Welt, neuen Welt Gottes, kein Mobbing geben, keine Ausgrenzung, keine bösen E-Mails, keine bescheuerten Kommentare in sozialen Medien, keine unfreundlichen Gespräche auf der Straße. Es wird auch keine Einsamkeit mehr geben, sondern umfassenden Frieden und Harmonie, weil alle Menschen in diese neue Welt für und mit Jesus Christus leben. Wenn wir alle für und mit Jesus Christus leben, wenn wir uns das nur mal für eine Woche vorstellen, was das bedeuten würde, wie das so viel verändern würde. Was für eine großartige Perspektive, die wir da haben. Du und ich, wir sind schon heute eingeladen, diese Perspektive zu leben. Wir sind schon heute eingeladen, diese Art von Gemeinschaft zu leben, die Ewigkeitswert hat, die für Gottes neue Welt wirklich steht. Eine Gemeinschaft, die mit Pfingsten begonnen hat, die neue Maßstäbe gesetzt hat und die eines Tages wirklich vollendet hat. Wir brauchen dafür nur das eine tun, wir brauchen nur das annehmen, was Christus uns bereithält. Den neuen Kleiderschrank mit all diesen Dingen, wo er die Sachen für uns reingehängt hat. Und sie passen auch zu deiner Größe und zu meiner Größe. Dieses Geschenk anzunehmen und mit auf die Reise in sein Reich, in seine neue Welt, dorthin unterwegs zu sein. Das ist die Einladung von Pfingsten. Bist du dabei? Lasst uns beten und aufstehen. Dazu. Lieber Jesus Christus, wir danken dir für das, was du für uns getan hast, ganz persönlich, für die Welt und auch für uns als deine Gemeinde, als deine Gemeinschaft. Und ich bitte dich darum, dass wir immer mehr zu der Gemeinschaft auch werden, wie du sie dir gedacht hast. Das bitte ich dich auch für die Lieben hier in Schneverdingen, dass du sie segnest, dass du sie stärkst, dass du sie ermutigst. Du weißt, wo jeder und jede von uns in der kommenden Woche auch ein Päckchen zu tragen hat. Da bitten wir dich um Gnade, da bitten wir dich um Gelingen und da danken wir dir für die Kleider, die du uns in unseren Schrank gehängt hast. An Liebe, an Freundlichkeit, an Vergebung. Und wir bitten dich darum, dass du uns auch beim Anziehen hilfst, dieser Kleider. Danke dafür, Jesus, dass du so unendlich gut bist. Amen.